Good morning. Guten Morgen. Hope you slept well. Ich hoffe, dass du gut geschlafen hast. Daniel, are you awake? Daniel, bist du wach? As far as possible, Daniel is awake. Daniel ist wach, so gut es geht. Eta people. Listen. Hör zu. We're doing a series of experience. Wir machen eine Serie über das Erleben. It's quite an experience to work with Daniel. Es ist ein echtes Erlebnis, mit Daniel zusammenzuarbeiten. And my experience keeps getting better because now I work with Daniel and Marina in the same office. Meine Erfahrung wird besser, weil ich jetzt im gleichen Büro mit Daniel und Marina zusammenarbeite. My life is a life of experience. Mein Leben ist ein Leben voller Erlebnisse. So God is a God who wants his people to experience him. Gott ist ein Gott, der will, dass wir ihn erleben. I'm gonna talk to you about a scripture that has gripped my heart a long time ago. Ich spreche über eine Bibelstelle, die mein Herz vor langer Zeit ergriffen hat. It's in the first letter of John the Apostle. Die Stelle ist im ersten Brief von Johannes, dem Apostel. Look what it says in verse 5. Schau, was es heißt im 1. Johannes 5, Vers 20. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Daniel said it's a confusing Bible verse. Daniel sagt, dass es ja ein kompletter Bibelvers ist. And it's very confusing. Und sehr verwirrend. Because it talks about knowing, understanding and knowing. Weil es über Wissen und Verständnis und Kennen spricht. There are three different words in the original Greek and they're very distinct. Dafür gibt es drei verschiedene Worte im Originalgriechischen und sie sind sehr deutlich. Many years ago, when I read this verse, it gripped me. Vor vielen Jahren, als ich diesen Vers las, ergriff es mich. I'm gonna confess my sin. Nun bekenne ich meine Sünde. I was in a meeting in the United Kingdom. Ich war im Vereinigten Königreich in einem Meeting. And the preacher was preaching. Und der Prediger, der predigte. And I don't think he gave me the spiritual food that I was either wanting or needing. Und ich glaube nicht, dass er mir die geistliche Nahrung gab, die ich entweder wollte oder gebraucht hätte. But I had to be in that meeting. Aber ich musste in diesem Meeting sein. So I sat in the meeting and I just hung out with Jesus and the Bible while the preacher was preaching. So saß ich im Meeting und während er predigte, war ich einfach mit Jesus und mit meiner Bibel beschäftigt. Come on, at least I didn't surf the internet. Komm schon, wenigstens surfte ich nicht im Internet herum. At least I was in the Bible. Wenigstens las ich die Bibel. But I was having my own journey with God while this guy was preaching. Während dieser Kerl predigte, hatte ich meine eigene Reise mit Gott. And this verse gripped me. Und dieser Vers ergriff mich. So in this meeting I began to do a study in it and looked it up in the original language. So begann ich in diesem Meeting den Vers zu studieren. Ich schaute ihn in verschiedenen Sprachen nach. And I found the key in this one verse how to turn from theory to experience. Und ich fand den Schlüssel in diesem einen Vers, wie die Theorie in die Praxis verwandelt werden kann. I'm gonna give you the key. Ich gebe dir den Schlüssel. If you apply this, your Christian life will turn to a life of experience. Wenn du dies anwendest, wird dein christliches Leben ein Leben mit Erlebnissen sein. So the first thing that is very simple. Das erste ist sehr einfach. John says, and we know that the Son of God has come. Johannes sagt, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. So the word here for know is the word oida. O-I-D-A. Das Wort für Wissen ist das Wort Oida. O-I-D-A. It means that you have perceived something or you have seen something. Es bedeutet, dass du etwas wahrgenommen oder gesehen hast. So unless you have perceived that the Son of God, Jesus, has come, you are not going to start the journey of experience. Wenn du nicht wahrgenommen hast, dass der Sohn Gottes, Jesus, gekommen ist, wirst du deine Erlebnisreise nicht starten. For instance, zum Beispiel, unless you come to a perception to seeing that healing is in the cross, it's not going to be experience. Wenn du nicht zur Erkenntnis gekommen bist, zu sehen, dass Heilung am Kreuz ist, wirst du dies nicht erleben. You know, a lot of people just want to have the experience, but they don't want to walk the journey. Viele Menschen wollen einfach das Erlebnis, jedoch wollen sie den Weg nicht gehen. But there is a journey to go. Doch da gibt es einen Weg zu gehen. So any subject that you want to experience, you have to first see things. Alles, was du erleben willst, musst du zuerst sehen. For instance, you want to experience God as your provider. Zum Beispiel, du willst erleben, dass Gott ein Versorger ist. First you have to have this perception that the Father in heaven truly wants to provide for you and care for you. Dann musst du zuerst die Wahrnehmung haben, dass der Vater im Himmel dich wirklich versorgen will und für dich sorgen will. Every spiritual experience starts with this very first step. Jedes geistliche Erlebnis beginnt mit diesem ersten Schritt. Have you perceived things? Hast du es wahrgenommen? Have you come to an understanding, to the knowing of it? Hast du das Verständnis? Kennst du es? Once you've come to the place that you actually see, actually it's in the Bible that healing is for all. Wenn du zu dem Punkt gekommen bist, wahrzunehmen, tatsächlich steht in der Bibel, dass Heilung für alle ist. Once you come to the understanding of the Bible, hang on a minute, provision is for all of God's children. Du musst zum Punkt kommen zu sehen, wart mal, Versorgung ist für alle Kinder Gottes. Once you come to an understanding, hang on a minute, everybody can prophesy. Du musst zum Punkt kommen, warte mal, jeder kann prophezeien. You've made the first step to live a life of experience. Dann hast du den ersten Schritt gemacht, ein Leben mit Erfahrungen zu leben. One of the big problems in Christianity is this. Eines der großen Probleme mit dem Christentum ist folgendes. We think because we have an understanding, that means we already walk in it. Wir glauben, dass wir bereits darin leben, nur weil wir ein Verständnis davon haben. That's deception. Das ist Täuschung. Oh yes, Reinhard, I understand the new covenant. Oh ja, Reinhard, ich verstehe, der neue Bund. How many people have sent me this? Wie viele Menschen haben mir das geschrieben? Reinhard, yes, I understand the new covenant. Reinhard, ja, ich verstehe, der neue Bund. But it doesn't work for me, I'm frustrated. Aber es wirkt bei mir nicht, ich bin frustriert. Of course you will always be frustrated like this. Natürlich wirst du so immer frustriert sein. Because understanding is only the first step to experience. Weil Verständnis nur der erste Schritt zur Erfahrung ist. You can't stop there. Du kannst dort nicht aufhören. Tomorrow we continue walking the walk. Morgen gehen wir weiter auf diese Reise.